Die Campus Radio Kiel WG. Heute Kieler Woche. Ach Jungs, ist das mal schön, wieder was mit euch zu unternehmen. So ein ganz kleines bisschen habt ihr mir im Urlaub ja gefehlt. Ich bin auch wieder froh, hier zu sein. Berlin war so anstrengend. Lisa war an 35 Läden shoppen. An einem Tag. Also, ich bin ja durch für dieses Jahr. Aber Kai, du siehst richtig entspannt aus. Ja, Alter. Das liegt am Yoga von heute Morgen. Oh, schön am Sandhafen. Die totale Zen-Meditation. Eine fließende Bewegung im Zentrum der eigenen Mitte. Ja, Kai, das war heute Morgen. Hör auf, hier im Weg rumzustehen. Du stehst freiwillig um 7 Uhr morgens für Yoga auf. Aber sonst verpennst du immer? Ach Mensch, Kathi. Das ist doch was ganz anderes. Wenn deine Chakren nicht im Einklang sind, dann fließt das Chi nicht und deine innere Mitte scheint zu wachsen. Wie auch immer. Was machen wir denn heute? Immerhin ist es meine erste Kieler Woche. Hi, Darling. Ihr seid also auch unterwegs? Schatz, ich dachte, du wärst bei deiner Mutter. Ich lass mir doch nicht die Kieler Woche entgehen. Da kommen so viele schnuckelige Sportler aus der ganzen Welt. Aber natürlich ist keiner so gut wie mein Basti-Hase. Also am coolsten wäre der internationale Markt. So zum Essen probieren und so. Aber der findet ja leider dies Jahr nicht statt. Oh, Essen klingt gut. Das hat jedenfalls nichts mit Sportlern zu tun. Hä? Was? Ach, nichts. Also Leute, ich hab mir Folgendes überlegt. Wir gehen ins Kino. Kino. Mit euch. Das endet nie gut. Ja, aber das ist ein besonderes Kino. Da drüben. Kai, das ist das Segelkino am Kraftwerk. Wie willst du denn da hin? Oder bist du neuerdings Bootsbesitzer? Nein. Dafür habe ich uns extra in einem Bootsbau-Workshop angemeldet. An der Windlowiese. Ist das nicht das Kinderareal? Können wir vorher noch schnell was essen? Da vorn. Das sieht's lecker aus. Du meinst den Mutzenstand. Hier gibt's Backfisch. Mutzen. Nein, Mutzen. Mit langem U. Das sind Mutzen. Ganz kurz gesprochen. Es sind Mutzen, Kathi. M-U-Z-E-N. Du hast doch keine Ahnung. Ich meine, steht da oben. Wahrscheinlich sind deine Chakren verstopft. Kai, also bei mir ist gar nichts verstopft. Also mir scheißegal, wie die heißen. Ich hole mir jetzt was von diesem Schmalzgebäck. Ich komm mit. Eine schöne, große Pärchentüte. Das heißt Mutzen. Mutzen. Komm du mir. Komm mir. Hey, was soll das? Oh Mann, diskutieren ist nie einfach.